Meine lieben Geschwister, wie Nicht-Muslime, sie tun alles dafür, um ihr Traum und ihr Ziel im Diesseits zu erreichen. Sie schlafen weniger, sie essen weniger, sie arbeiten mehr, sie verzichten mehr für eine Sache, die vergänglich ist. Alles in ihr ist vergänglich, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und das, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, das ist ewig. Meine lieben Geschwister, so kämpft für euer Jenseits, kämpft für euer ewiges Leben im Paradies, für euer Ziel, euer wahres Ziel. Unser Ziel, meine lieben Geschwister, sollte das Paradies sein. Natürlich kann der Muslim auch Ziele und Träume im Diesseits haben, aber die Priorität sollte das Jenseits, das Paradies sein. Unser Ziel, unsere Motivation sollte Allahs Wohlgefallen sehen, damit er uns ins Paradies lässt, damit er uns in seine Barmherzigkeit eingehen lässt, in dem es Flüsse gibt aus Wasser, der es niemals verdirbt, in dem es Flüsse gibt aus Milch, dessen Geschmack sich niemals verändert, in dem es Flüsse gibt aus Khamr, köstlich für den Trinkenden, in dem es Flüsse gibt aus klarem, süßen Honig, meine lieben Geschwister, indem es Sachen gibt, die noch kein Auge zuvor gesehen hat, noch kein Ohr vorher gehört hat, noch jemals jemand in seinem Herzen sich jemals vorstellen könnte. Und es gibt noch mehr. Und der beste Genuss im Paradies wird sein, wenn die Engel uns alle versammeln und sagen, kommt, kommt, Allah hat für euch einen Termin, Allah hat für euch was. Wir sagen, was denn noch? Hat er uns denn nicht recht geleitet und unsere Waagschale schwer gemacht und somit uns vor dem Höllenfeuer gerettet? Hat er uns nicht in seine Barmherzigkeit ins Paradies eintreten lassen und uns gegeben darin, was wir wollten und noch mehr? Was denn noch? Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala seinen letzten Schleier fallen lassen. Und wir werden alle starr sein vor der Schönheit Allahs. Das, meine lieben Geschwister, sollte eure Motivation sein. Das, meine lieben Geschwister, sollte euer Ziel sein. So macht dies zu deiner Motivation. Macht dies zu deinem Ziel.